Teile kommen nur dann richtig zur Geltung, wenn auch die Fugen sauber und dicht verarbeitet sind. Aber auch in anderen Bereichen im Haus sind perfekte Fugen nötig, um Nässe abzusperren oder Fugen auszugleichen. In unsauberen oder schadhaften Fugen im Dachbereich kommt es schnell zu Schimmelbefall und Ablösung. Wer schon mal ein Haus hat bauen lassen, weiß, wie teuer der Meter Silikonfuge sein kann. Wer selbst verfugt hat, weiß warum. Perfekte Fugen sind eigentlich Profisache. Ohne Abzugkleben, ohne Spülmittel, ohne Essig, nur das Material auftragen. Nein, das Eindrücken können Sie sich sparen. Denn so machen Sie es jetzt. Den Fugenassspachtel ansetzen und mit der glatten Seite aus der Ecke heraus abziehen, fertig. Je sauberer die Fliesen verlegt sind, je kleiner kann die Fugenstärke sein. Nehmen Sie für Ihren nächsten Anstrich eine gute Farbe. Sie sparen Zeit und Geld mit unserem Vincent Profi Deckweiß. 10 Liter 37,99 Euro. Und beim Kauf von 20 Liter einmal Vincent Profi Deckweiß erhalten Sie gratis dazu eine Adidas Sporttasche oder einen Derby Star Fußball. Für alles, was besonders schwer ist und heilt. Das muss man schon in Ruhe machen. Habe ich nicht recht, Manu? Ja, so klar, möchte ich auch gerne mal sehen von dir. Jo. Hier sind die ganzen großen Schrauben. Und du brauchst ja nur noch Kuchen. Greifer, genau. Genau, wie so eine Qualle. Und das sind die reinen Bügel für Hohlräume. Für Decken? Die Dinger musst du haben, vier Decken haben. Und kannst du die nicht hier packen mit der Lampe. Die brauche ich nicht. Entschuldigung. Geht doch.